Es gibt Zeit, es geht nicht anders. Jeder steht dort über was. Niemand hat was zu verbergen, der keine dummen Sachen macht. Widerstand ersticken, heute vorerst recht.